Check. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Am Mikrofon ist in den nächsten beiden Stunden Michael Frank. Heute Nacht gibt es so etwas wie eine Geburtstagsfeier, eine nachträgliche. Am 23. Februar, Mittwoch also, wurde Johnny Winter 50 Jahre alt und die Party hier ist noch voll im Gange. Come messing with a kid. One, two, three, four. What's up, man? And all around town. Tell everybody to put the kid down. Well, now. Well, look at what you did. Call it what you want. I call it messing with the kid. Come as a gift. I'm like, well, that bell, I'm on an 8-hour shift. Well, now, well, what you did. You call it what you wanted. I call it messing with the kid. No, the kid don't jive. He don't play. He say what he means. No, he hear what I say. Well, now, yeah, look at what you did. Yeah. Viel Trubel war im Konzert von Johnny Winter und seinem damaligen Trio im April 1980 in Roslyn, USA. Praktischerweise schnitt eine Radiostation dort das Konzert mit und heute ist die Musik durch eine kleine luxemburgische Firma käuflich geworden. Johnny Winter stellte bei diesem Konzert viele Titel seiner damals aktuellen Platte Raising Cain vor. Nach den vorigen beiden Platten mit Blues pur war Raising Cain nochmal eher eine Rock- und Popplatte geworden. Bei Konzerten blieb der Blues aber zentral. Das war gerade Johnny Winters Version der Junior Wells Nummer Messing with a Kid. In den nachfolgenden beiden Stunden werden noch ein paar Mal seltenere Live-Mitschnitte aus den USA zu hören sein. Außerdem wird es neben vielen Gitarrensoli und Blues auch Ausflüge in ganz andere musikalische Gefilde geben. Blues ist und bleibt zwar Johnny Winters Lieblingsmusik, aber wie er einmal selber sagte, wenn du am liebsten Hühnchen isst, heißt das nicht, dass du es dreimal am Tag willst. Zu Beginn seiner Karriere musste Johnny Winter sowieso in ganz verschiedenen Popmusikstilen zu Hause sein. Sei es, dass er in den kleinen Clubs, je nachdem Jazz, Country, Rock oder Blues gefragt war, oder dass anfangs die Manager bei den kleinen texanischen Plattenfirmen einfach sagten, Junge, hör dir jetzt mal diese Platte an. Das verkauft sich im Moment gut. Versucht jetzt eine Platte zu machen, die genau so wie die hier klingt. Auf den A-Seiten seiner Singles gab es damals also mal etwas Ray Charles-ähnliches oder etwas, das für die englischen Beatbands klang oder The Byrds. Oder man versuchte es mit leicht psychedelischen Klängen oder Bob Dylan-Kopien. Blues brachte Johnny Winter bis 1968 dann auf den B-Seiten dieser Platten unter. Die beiden folgenden Aufnahmen stammen aus dieser Frühzeit und die erste Nummer heißt That's What Love Does. That's not right. That's what love is to you, baby. That's what love does to you, baby. That's what love does to you, baby. It'll almost drive you crazy, oh yeah. Well, I told you one time, baby. I told you once before. You better get it right this time. I ain't gonna tell you no more. That's what love does to you. That's what love does to you, baby. It'll almost drive you crazy, oh yeah. She's the only thing I've ever tried. eyes. How many can you take out now? I got the police riding around and in between. Were you safely hiding as an avocado green? Matter of factly speaking, I'm suffering, but please don't tell. At lunch I was caught sneaking to get a drink at the Big Blue Wig Well. But tomorrow I can kick it, for my horoscope plainly reveals I'm gonna inherit a fortune, but not to spend it on an African seal. Well, baby, you're not with me, and I didn't want to be mean, but do they call it envy if an avocado's green? Das war kein verschollener Song von Bob Dylan, sondern Johnny Winter und Kollegen, die sich im November 1966 bemühten, möglichst so wie der damals angesagte elektrifizierte Dylan zu klingen, mit Hammond-Orgel und so weiter, wie auf dem Highway 61 Revisited-Album etwa. Und das nasale Auf und Ab von Dylans Gesang konnte Winter damals schon überzeugend kopieren. Kopie hin oder her, Avocado Green, so hieß diese Nummer gerade, hat vielleicht gerade heute wieder einen gewissen Charme. Geschrieben wurde diese Nummer nicht von Johnny Winter, sondern einem mir sonst völlig unbekannten R.J. Leff. Erst nachdem britische Bands wie die Stones und später Cream mit Eric Clapton in den USA erfolgreich wurden, auf Tour kamen und auch Blues spielten, entdeckten die Weißen in den USA den Blues. Und dann war es plötzlich in Ordnung, Blues zu spielen. Es wurde zum angesagten Ding. Aber auch das 1968 gegründete reine Blues-Trio Johnny Winters mit dem Schlagzeuger Uncle John Turner und dem Bassisten Tommy Shannon erlebte erstmal ziemlich magere Zeiten. Und genau die hatte Johnny Winter den beiden Musikern prophezeit, als sie zu ihm gekommen waren und sagten, egal ob wir Geld damit machen, wir wollen straighten Blues spielen. Im Covertext einer Reunion-Platte des Originaltrios schreibt Johnny Winter 1986 von den mageren Zeiten früher, von den Proben spät nachts im Schönheitssalon von John Turners Mutter, und er bedankt sich bei den wenig bekannten Begleitmusikern von damals. Ohne ihr Engagement für die Musik und den Verzicht auf leichteres Geld hätte nie jemand etwas von Johnny Winter gehört oder erfahren, dass er ein Bluesgitarrist ist. Ein Artikel im amerikanischen Fachblatt Rolling Stone machte schließlich einen New Yorker Manager auf Winter aufmerksam. Er spürte ihn in Texas auf und verschaffte ihm einen lukrativen Plattenvertrag mit Columbia, einer Firma, die damals führend in der Vermarktung sogenannter Underground-Bands war, egal ob sie nun Blues, Jazzrock oder Rock spielten. 1969 wurden gleich zwei Alben für das neue Label eingespielt. Außerdem erschien bei einem anderen Label eine raue Blues-LP, die Winter noch zuvor in Texas aufgenommen hatte. Manchen gefiel sie sogar besser als die offizielle erste Platte für das neue Label. Im selben Jahr trat Johnny Winter beim Woodstock Festival auf und ziemlich genau zwei Wochen später, am 1. September 1969, spielte er mit seinem Trio beim Texas International Pop Festival in Dallas. Harry. Thank you. Leland, Mississippi Blues, eine Eigenkomposition Johnny Winters, benannt nach seinem Geburtsort Leland in Mississippi. Die stilistische Bandbreite von Winters erster Columbia-LP aus dem Jahr 69 umfasste Country Blues auf der National Steel Guitar, eine Ray Charles Ballade mit Bläsern und Background-Sängerin und verschiedene elektrische Blues-Rock-Varianten. Das noch im selben Jahr in Nashville eingespielte Album Second Winter präsentierte dann neben eigenen Kompositionen Songs von Little Richard, Chuck Berry und Bob Dylan und Wah-Wah-Gitarrenorgeln und sogar lupenreinen Jazz. Orgel und Saxophon bedient hier der hochtalentierte jüngere Bruder Edgar Winter. That don't mean a thing. We're all sitting, that's why I an ape about you. Wonder why you're not around. Can't keep doing without you. Pack my things and leave this town. I've been thinking, hey, about you. Can't keep doing without you. Getting tired, not feeling better. Ain't got time to show you. Zwei Facetten von Johnny Winters Musik aus den Jahren 1969 und 70. Zunächst die jazzige Eigenkomposition I Hate Everybody vom Doppelalbum mit drei Seiten Second Winter. Er schlug gerade She's Guess I'll Go Away und stammte dann schon von Winters dritter LP, Johnny Winter And. Sie klang trotz einiger Balladen wesentlich aggressiver und Hardrock-orientierter. Das alte Trio war aufgelöst worden und der Gitarrist Rick Derringer und sein Trio traten nun mit Winter zusammen als Johnny Winter And auf. Derringer und Co. hießen früher einmal The McCoys und hatten 1965 einen großen Hit gehabt, Hang on Sloopy. Nach deren Teenie Room waren sie eine Zeit lang so etwas wie die Hausband von dem Club The Scene, den Winters Manager Steve Paul damals in New York betrieb. Und so dürfte dann wohl der Kontakt mit Johnny Winter auch zustande gekommen sein. Für Rockmusiker und Groupies war The Scene ein beliebter Anlaufpunkt und dort lernte Johnny Winter auch Jimi Hendrix kennen. Der mochte wiederum Winters Slide-Gitarrenspiel und man machte auch zusammen Musik. Musikalisch Interessantes ist davon bis heute allerdings nicht ans Tageslicht gekommen. Eine Live-Platte aus dem Club The Scene existiert zwar und obwohl sein Name neben denen von Jimi Hendrix und Jim Morrison auf dem Cover steht, sei er darauf aber nicht zu hören, betont Johnny Winter später in mehreren Interviews immer wieder. Das düstere Schwarz-Weiß-Cover von Winters erster LP mit den Ex-McCoys und manche Textinhalte lassen, natürlich besonders im Nachhinein, ahnen, dass trotz des kommerziellen Erfolges nicht alles zum Besten stand. Ende 1971, nach Veröffentlichung der klassischen Johnny Winter and Live LP, wurden die Probleme offensichtlich. Johnny Winter begab sich in eine Entziehungsklinik, um vom Heroin loszukommen. Bassist Randy Hobbs und Gitarrist Rick Derringer gingen zu Edgar Winters White Trash. Von Johnny Winter war 1972 wegen der Entziehungskur fast gar nichts zu hören. Deshalb wurde Edgar Winter auch schon mal gefragt, wo denn sein Bruder abgeblieben sei. Something of a special surprise for you tonight. People keep asking me, where's your brother? Hey! Johnny Winters Gastauftritt bei einem Konzert seines Bruders Edgar, aufgenommen irgendwann 1972, vermutlich in New York. 1973 meldete sich Johnny Winter dann wieder mit eigenen Platten zurück. Still Alive and Well hieß der erste von drei Studioplatten, die in diesem und im folgenden Jahr erschienen sind. Und auch auf ihnen gibt es hier und da ein paar überraschende musikalische Schlenker. In der folgenden Nummer, Too Much Seconal, spielt Johnny Winter unter anderem Mandoline und der Jazzer Jeremy Stike spielt Querflöte. Taking down. Mit Jazzflöte, ein ironisches Country-Lied über die Erfolgsmechanismen im Musikgeschäft und schwerer Bluesrock. Das waren drei Eigenkompositionen Johnny Winters aus den beiden Platten Still Alive and Well von 1973 und John Dawson Winter III von Ende 1974. Am Ende der ersten Soundcheck-Stunde zu Johnny Winter noch einmal Gelegenheit, ihn in bester Spiellaune live zu hören. ein alter Rock'n'Roll-Klassiker, der seit der Mitte der 70er Jahre wieder in Johnny Winters Konzertprogramm auftauchte. Die Hülle der CD, von der dieser Konzertmitschnitt stammt, führt die Käufer bewusst in die Irre. Sie kündigt nämlich eine Aufnahme Johnny Winters von 1969 mit Bruder Edgar an der Orgel und am Saxophon an. Die beiden Instrumente sind aber auf der ganzen CD kein einziges Mal zu hören. Stattdessen aber ein sehr guter zweiter Gitarrist, der aber völlig ohne Namen bleibt auf der Hülle. Wann dieses Konzert nun stattgefunden hat, darüber kann man vielleicht von der Programmfolge und Stückeauswahl Hochrechnungen anstellen. Ich würde mal auf die zweite Hälfte der 80er Jahre tippen. Klasse war dieses Konzert auf alle Fälle und deshalb am Schluss der ersten Soundcheck-Stunde noch ein Ausschnitt daraus. Give me here. Now she's here and there with every man.